Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du hörst ein Referat eines Mitschülers über Rohstoff- und Energieverbrauch des Internets. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, Thema meines Referats ist das Internet. Ich werde euch eine Seite des Internets vorstellen, über die man sonst nur sehr wenig oder gar keine Informationen erhält. Das Internet besteht nämlich nicht nur aus Daten, sondern auch aus Kabeln und Rohstoffen und es verbraucht enorm viel Energie. In meinem Referat will ich Antwort geben auf 4 wesentliche Fragen. Meine erste Frage lautet: Wie sind wir eigentlich miteinander verbunden? Die Welt ist mit über 300.000 Kilometer Kabel miteinander verbunden. Ohne die schnellen Verbindungen über diese Seekabel könnte die Kommunikation im Internet gar nicht stattfinden. Die Kabel werden von Schiffen runter ins Meer gelassen, wo sie fast am Meeresgrund liegen. Die größte Endstelle von Seekabeln befindet sich in Nordeuropa. Hier wird überprüft, ob es Schäden an den Kabeln gibt und dafür gesorgt, innerhalb einer Stunde eventuelle Störungen zu überbrücken. Die zweite Fragestellung ist: Wie viel Energie verbraucht das Netz? Wäre das Internet, also alle Rechenzentren und Netzwerke, ein eigenes Land, wäre es das 5. der Welt an Energieverbrauch. Greenpeace schätzt, dass durch die Nutzung des Internets ca. 2% des weltweiten Energieverbrauchs entstehen und jedes Jahr wächst er um ein gutes Zehntel. Nach Berechnungen von Forschern könnte unser Surfen im Netz im Jahr 2030 schon so viel Strom verbrauchen wie die gesamte Weltbevölkerung im Jahr 2011. Eine häufige Frage ist auch: Wo stehen die größten Server? Die Computerserver der wichtigsten Konzerne stehen in Rechenzentren, die fast alle in den USA zu finden sind. Das größte Rechenzentrum der Welt ist in Chicago. Auf über 100.000 Quadratmetern sind die Server von rund 70 Internetprovidern zu finden. Firmen wie Google oder Microsoft haben längst ihre eigenen Rechenzentren. Das größte Problem für die Ingenieure ist dabei noch vor dem Platz- und Energieproblem vor allem die Kühlung. Der Strom, der verbraucht wird, um die Geräte zu kühlen, würde reichen, um eine Stadt mit etwa 600.000 Haushalten mit Strom zu versorgen. Habt ihr euch schon mal überlegt, woher die Rohstoffe für unsere Smartphones kommen? Das ist die letzte Frage, die ich beantworten möchte. In unseren Handys, Fernsehern und Computer werden insgesamt 17 verschiedene Metalle verarbeitet. Ohne die würden unsere Hightech-Produkte nicht funktionieren. Die meisten dieser Metalle, etwa 95%, werden in China produziert. Dadurch entsteht eine Monopolstellung des Landes und die Preise gehen in die Höhe. Wenn ihr das nächste Mal surft, klickt doch mal die Adresse an, die in der Tafel steht. Da findet ihr Tipps, wie man seinen Energieverbrauch beim Surfen senken kann. Ich danke euch fürs Zuhören.